Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Ludwig van Beethoven. Musik für eine bessere Welt. Ein Feature von Thomas von Steinecker. Juli 1812. In dem kleinen österreichischen Kurort Teplitz gehen zwei Männer gemächlich eine schattige Allee entlang. Sie unterhalten sich. Der eine ist sehr nachlässig gekleidet. In wilden Büscheln stehen ihm die schwarzen Haare vom Kopf. Der andere hingegen, ein älterer Herr, trägt eine vornehme Uniform. Aufgeregt tuscheln die anderen Kurgäste und werfen den beiden ehrfürchtige Blicke zu. Kannst du verstehen, was sie sagen? Nein, ich verstehe leider auch nichts. Ein historischer Augenblick. Zufällig haben sich zum ersten Mal die beiden berühmtesten Künstler ihrer Epoche getroffen. Der Komponist Ludwig van Beethoven und der Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Da nähern sich auf einmal Kutschen. Das Gefolge der österreichischen Kaiserin mitsamt ihrem Hofstaat aus Herzogen und Fürsten. Und sie halten in vollem Galopp auf Goethe und Beethoven zu. Der Dichter will zur Seite treten, aber Beethoven hält ihn fest. Bleiben Sie an meinem Arm. Die müssen uns Platz machen, nicht wir ihnen. Was die sind, sind die durch Zufall. Was wir sind, sind wir durch uns selbst. Doch Goethe ist da anderer Meinung. Er macht sich los, lüftet den Hut und verbeugt sich tief. Und Beethoven? Aber Beethoven... Goethe traut seinen Augen nicht. Was machen Sie denn da? Seht doch! Das geht's doch nicht. Spöttisch verzieht der Komponist den Mund. Und stapft einfach weiter, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Und ob sie wollen oder nicht... Die Adeligen, denen sonst jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird, ja sogar die Kaiserin, Herrscherin über Millionen Menschen, sie alle müssen ihm Platz machen. Am Abend schreibt Goethe in seinem Zimmer: Was für ein ungebändigter Mensch. Zusammengefasster und energischer habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ein einzigartiger Vorfall. Ein einfacher Komponist stellt sich über die Kaiserin, die ihn dann auch noch widerspruchslos gewähren lässt. Dabei wird es noch über ein Jahrzehnt dauern, bis Beethoven das wahrscheinlich bekannteste Musikstück der Welt schreibt, seine 9. Sinfonie. Sie steht für all das, woran er sein Leben lang glaubt. Daran, dass alle Menschen in Wahrheit Schwestern und Brüder sind und niemand das Recht hat, den anderen zu unterdrücken. Und dass uns die Musik daran erinnern kann. Bei seiner Geburt deutet allerdings wenig darauf hin, dass aus Ludwig einmal jemand wird, der die Welt verändert. Van Beethoven, das heißt übersetzt vom Rübenacker. Man weiß nicht einmal sein genaues Geburtsdatum, was aber damals normal war bei Leuten, die arm waren. Vermutlich ist er am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren worden. Zusammen mit seinen Eltern und zwei kleinen Brüdern wohnt er im zweiten Stock eines Hauses für mehrere Familien am Ufer des Rheins. Am Fenster haben seine Eltern einen ihrer wertvollsten Besitze aufgestellt, ein Fernrohr. Mit ihm beobachtet der kleine Ludwig oft auf der Straße die höfischen Angestellten, wie sie in ihren prächtigen Uniformen Richtung Schloss eilen, das sich mit seinen Giebeln und Türmen über die Dächer der Stadt erhebt. Auch sein Vater geht jeden Tag dorthin. Er ist Tenorist. Das heißt, er singt für den Kurfürst, wenn demnach Unterhaltung ist. Ein Beruf, der die Familie mehr schlecht als recht ernährt. Wenn der Vater später nach Hause kommt, weiß der kleine Ludwig schon, was gleich passiert. Nein, Vater, nein. Er will sich verstecken. Komm her, Ludwig. Ich mag heute nicht. Komm her, sag ich. Muss das denn wirklich sein, Johann? Er ist doch erst 4. Still, Frau. Der Junge soll doch mal was werden, begabt wie er ist. Na, wird's bald. Weil Ludwig noch zu klein ist, um an die Klaviertasten zu reichen, muss er sich auf eine Bank stellen. Und dann erteilt ihm der Vater Unterricht. Und jetzt schneller. Na los! Schneller! Aber während er da Tag für Tag mit dem Vater übt, merkt Ludwig etwas. Nicht nur, dass ihm die Stücke keine Schwierigkeiten bereiten. Wenn der Vater kurz aus dem Zimmer geht, sucht er sich mit seinen kleinen Händen Töne zusammen. Es macht ihn so glücklich wie sonst nichts anderes. Was sprudelst du da nur wieder für dummes Zeug durcheinander? Aber das ist doch so schön. Geh weg, sonst gebe ich dir Ohrfeigen. Mama! Er sucht Trost bei seiner Mutter. Nicht weinen, Ludwig. Nachher schauen wir wieder durchs Fernrohr. Ja? Ich glaube, es wird heute noch gewittern. Dann können wir uns die Wolken ansehen. Auch wenn die Erziehungsmethoden Johann van Beethovens brutal klingen, damals sind sie durchaus üblich. Und auch, dass die Frau im Haus, Ludwigs Mutter, kaum etwas zu vermelden hat. Und eigentlich ist der Vater ja eine Frohnatur. Ludwig. Besonders, wenn er getrunken Ludwig. Hat. Ludwig, hol mir doch eine Flasche Wein aus dem Keller. Auf dem Weg durch die Wohnung kommt Ludwig stets an dem schönen Gemälde seines Großvaters vorbei. Den verschlug es einst aus dem heutigen Belgien nach Bonn. Und auch er war schon als Sänger und Kapellmeister am Hof des Kurfürsten angestellt gewesen. Und Ludwig heißt nicht nur so wie er. Er will auch in seine Fußstapfen treten und Musiker werden. Oft steht Ludwig einfach so da und träumt davon, wie das wohl wäre. Ludwig, was machst du denn da? Cäcilie, die älteste Tochter der Familie von Bäckermeister Fischer im Erdgeschoss, ist in den nächsten Jahren Ludwigs beste Spielkameradin und weiß, dass er ein wenig anders ist als die anderen Kinder im Hinterhof. Ludwig? Hallo, hörst du mich? Ach, Cäcilie, ich bin gerade in so einem schönen Gedanken. Bitte stör mich doch nicht. Und wie siehst du überhaupt wieder aus? Wie lange läufst du schon in diesen Sachen rum? Ach, jetzt lass mich doch. Wenn ich einmal ein großer Mann bin, sieht es mir keiner mehr an. Also noch bist du jedenfalls der kleine Ludwig. Ich spiele nachher im Hof. Kommst du mit? Aber Ludwig ist nicht nur verträumt, sondern auch mutig. Mit den Nachbarskindern heckt er regelmäßig Streiche aus. Komm, Ludwig. Frau Fischer ist gerade nicht da. Ich habe sie vor 5 Minuten weggehen sehen. Oh ja. Na los, schleichen wir in den Hühnerstall. Ich habe Lust auf Eier. Tagsüber sind die Kinder meist sich selbst überlassen. Ludwig geht nur insgesamt 5 Jahre in die Schule. Hallo. Was mache ich jetzt? Ist da jemand? Na nun, wer ist denn da bei meinen Hühnern? Ludwig? Bist du das? Oh, Frau Fischer, also, mein Bruder hat sein Taschentuch hier hereingeworfen und, ich wollte es ihm nur herausholen. Aha. Das wäre dann wohl die Erklärung dafür, dass meine Hühner in letzter Zeit so wenig Eier geben. Aber die Hühner verlegen doch oft ihre Eier. Außerdem gibt es auch Füchse, die Eier stehlen. Na, Ich glaube, du bist auch einer von diesen schlauen Füchsen. Ach, Ludwig, was soll aus dir bloß mal werden? Das weiß der Himmel, Frau Fischer. Bis jetzt sieht es jedenfalls so aus, als würde ich ein Notenfuchs werden. Ja, ja. Aber manchmal macht die Musik Ludwig auch keinen Spaß. Etwa, wenn der Vater nachts nach einer Vorstellung im Schloss mit befreundeten Musikern nach Hause kommt. Alles dreht sich. Da kommst du schon her, Ludwig. Ja, da kommst du. Da kommst du schon her, Ludwig. Ich habe da nämlich einen echten Wunderknaben. Da bin ich aber gespannt. Ludwig, wo bleibst du denn? Ludwig wird aus dem Bett gezerrt. Und ob er will oder nicht, er muss mit den Erwachsenen am Klavier musizieren. Und Bäckermeister Fischer, der im Erdgeschoss das Brot für den nächsten Morgen vorbereitet, hält beim Backen inne und freut sich an den Klängen. Und auch auf den nächtlichen Straßen bleiben die Leute stehen und wundern sich, wer da wohl am Klavier sitzt. Auch Sophie Pacini, heute eine der erfolgreichsten Pianistinnen ihrer Generation, hat schon sehr früh mit dem Klavierspielen begonnen. Mit 5 Jahren bekommt sie zum ersten Mal Unterricht. Zusammen mit ihrem Vater, der immer schon das Instrument lernen wollte. Und als er geübt hat, da habe ich ihm zugehört. Das hat ihm gar nicht so gepasst, dass ihm jemand zuhört. Aber als ich dann geübt habe, da hat er sich dann natürlich auch neben mich gesetzt. Und so hat das dann so eine gewisse Tradition angenommen, dass wir immer zusammen geübt haben. Und das hat mich auch ein bisschen motiviert, weil von alleine hätte ich mich jetzt nicht ans Klavier gesetzt und einfach geübt. Als ihr Vater nach 2 Jahren aufgibt, macht Sophie weiter. Dabei wiegt gar nicht so schwer, dass sie ihn mittlerweile überholt hat. Das war einfach so meins geworden. Und meine Lehrerin meinte, ich sei wohl sehr begabt. Und das wäre doch vielleicht etwas, was ich intensiver machen sollte. Das bedeutet allerdings auch üben. Sehr viel üben. Also ich bin ja auch in die Schule gegangen. Und dann, so gegen 3, habe ich dann angefangen, Klavier zu üben. Und das war normalerweise, so zwischen 3 und 4 Stunden jeden Tag. Da vergingen schon mal 1,5 Stunden, nur mit Fingerübungen. Weil das ist wie bei Muskeln, wie wenn man rennt. Ja, man muss zuerst ein paar Vorübungen machen, sich dehnen, dann muss man ein bisschen joggen, ein bisschen schneller laufen, dann irgendwann kann man sprinten. Und das dauerte dann auch nochmal so 1,5 Stunden. Und dann erst habe ich die Stücke geübt, die ich wirklich üben sollte zu der Zeit. Also insofern hatte ich ein richtiges Programm und das hat mir auch über die Langeweile hinweg geholfen, weil es ist ja nicht immer spannend zu üben. Aber das Endergebnis, das hat mich so motiviert, dass ich wusste, irgendwann werde ich dieses Stück dann im Konzertsaal spielen und dann muss das richtig gut sein und da möchte ich auch zeigen, dass ich das richtig gut kann. Und ich habe mich auch immer wieder so ein bisschen in dieser Welt verloren von der Zeit. Also ich dachte mir dann, ich bin jetzt in so einem schönen Wohnzimmer von so einem reichen Fürsten und da spiele ich jetzt auf seinem Klavier diese wunderschöne Musik. Und es sind lauter Musiker um mich rum, vielleicht auch Maler und Schriftsteller. Kann man sich vorstellen, war Sophie in dieser Welt zu Hause jeden Tag. Und der erste Auftritt kommt, als Sophie 8 Jahre alt ist. Sie spielt bei einem wichtigen Wettbewerb vor. Ihre Eltern sterben vor Aufregung, aber Sophie nicht. Also es hat mich so eine gewisse Wärme umgeben. Und das weiß ich eben, dieses Gefühl, das hat sich bei mir so eingebrannt. Und am nächsten Tag habe ich eben das Klavier mit anderen Augen gesehen. Also das war für mich so ein Schlüsselmoment. Und da wusste ich, ohne dieses Instrument, da will ich nicht mehr sein. Und das ist jetzt mein bester Freund. Dann habe ich angefangen, richtig Klavier zu studieren und bin dann an die Universität nach Salzburg. Dort war ein sehr, sehr berühmter Lehrer und der hat mich dann aufgenommen und dann war ich so die Allerjüngste in dieser Klasse. Und als ich 11 Jahre alt war, habe ich für mich entschieden, das wird mal mein Beruf. Auch bei dem kleinen Ludwig dauert es nicht lange, bis er zum ersten Mal öffentlich auftritt. Hä? Schaut mal da vorne. Ah, ein Zettel. Was steht denn da drauf? Heute wird auf dem musikalischen Akademiesaal in der Sterngasse der Hoftenorist Beethoven die Ehre haben, zwei seiner Scholaren zu produzieren. Nämlich Mademoiselle Avador, Hofaltistin, und sein Söhnchen von 6 Jahren. Die nicht abonnierten Herren und Damen zahlen 1 Gulden. 6 Jahre? Ludwig ist doch schon 8. In seiner Konzertankündigung macht Vater Johann seinen Ludwig um 2 Jahre jünger. Er soll eben ein richtiges Wunderkind sein. Das angekündigte Konzert wird ein großer Erfolg. Ein echter Wunderknabe. Und Johann ist stolz wie nie. Mein Ludwig, recht hast du. Es wird einmal ein großer Mann aus dir werden. Ich werde es noch erleben. Weil er ihm nichts mehr beibringen kann, besorgt der Vater einen neuen Lehrer. So grob Ludwig früher unterrichtet wurde, so umsichtig geht jetzt der Hoforganist Christian Gottlob Neefe mit dem Jungen um. Und erlaubt ihm endlich das, was ihm der Vater früher verboten hatte, zu komponieren. Also wirklich, ganz ausgezeichnet, Ludwig, diese Sonate. Ludwigs erste Kompositionen für Klavier erscheinen 1781. Da ist er 11. Schon 3 Jahre später wird er vom Kurfürsten als Hoforganist angestellt und spielt auch bei Konzerten und Opernaufführungen mit. Auf einmal verdient er halb so viel wie der Vater. Und auch die Kinder im Hinterhof reiben sich verwundert die Augen. Wer kommt denn da? Das glaube ich nicht. Schaut mal. Das ist doch unser Ludwig. Wie sieht der denn aus? Hallo. Seegrüner Frackrock, grüne, kurze Hose mit Schnallen, weiße Seidenstrümpfe, geblümte Weste mit Klapptaschen und ein Degen an der linken Seite. Sogar seine wilden Haare haben sie zu Locken frisiert. Aua, meine neue Gala-Uniform, die kratzt so. Aber ich muss weiter zum Schloss für den Kurfürsten spielen. Na, Eier steht der jetzt nicht mehr mit uns. Trotzdem ist Ludwig weiter zu streichen aufgelegt. Während einer Messe wettet er mit den erwachsenen Musikern, dass er an der Orgel so neuartig improvisieren kann, also aus dem Stegreif die Melodien so verändern, dass man sie zwar wiedererkennen kann, aber dass zum Beispiel der Sänger, der dazu singen soll, nicht mehr mitkommt. Die Kollegen schlagen lachend ein. Wie soll ein Kind einen Sänger schon aus dem Takt bringen? Halt! Halt, Ludwig, halt! Ich kann nicht mehr weiter. Was ist denn das für eine Tonart gerade? Und auch wenn der Kurfürst darüber wenig amüsiert ist, am Ende spielt Ludwig so virtuos und schön, dass alle in der Kirche vor Bewunderung verstummen. Die Jahre vergehen. Ludwig ist 16. Da merkt auch Neefe, dass er seinem Schüler nun nichts mehr beibringen kann. Und kommt eines Tages mit einer Bitte zu seinem Herrn, dem Kurfürsten. Durchlauchtigster, dieses junge Genie verdiente Unterstützung, dass er reisen könnt. Er wird gewiss ein 2. Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angefangen. Mozart, 14 Jahre älter als Beethoven und der bekannteste Komponist der Zeit. Jeder kennt die Geschichte, wie er als Wunderkind Kaiser und Könige am Klavier verzauberte. Mittlerweile wohnt Mozart in Wien und seine Konzerte und Opern werden überall nachgespielt. Zwar ist Beethoven eigentlich schon zu alt, um ebenfalls als Wunderkind zu gelten, Aber wenn er solche Stücke wie Mozart komponieren könnte, würde das vielleicht die Bekanntheit Bonns und damit auch die des Kurfürsten vergrößern. Antrag gewährt. Er soll fahren. Es ist zwar sicher, dass Ludwig 1787 mit der Kutsche nach Wien reist, doch ob es wirklich zu einem Treffen der beiden bekanntesten Komponisten der Musikgeschichte kam, wurde nie mit Sicherheit geklärt. Angeblich soll Ludwig für Mozart improvisiert haben und der soll begeistert gewesen sein. Dass über die Reise so wenig bekannt ist, liegt auch daran, dass Beethoven schon nach 2 Wochen abreisen muss. Eilbriefe rufen ihn nach Hause. Je näher ich meiner Vaterstadt kam, je mehr Briefe erhielt ich von meinem Vater, geschwinder zu reisen als gewöhnlich, da meine Mutter nicht in günstigen Gesundheitsumständen wäre. Ich traf meine Mutter noch an, aber in den elendsten Gesundheitsumständen. Sie hatte die Schwindsucht und starb endlich, ungefähr vor 7 Wochen. Sie war mir eine so gute, liebenswürdige Mutter, meine beste Freundin. Oh, wer war glücklicher als ich, da ich noch den Namen Mutter aussprechen konnte und er wurde gehört. Und wem kann ich ihn jetzt sagen? So gut alles bis vor kurzem noch aussah, so rasch folgt jetzt Unglück auf Unglück. Ein halbes Jahr nach der Mutter stirbt Ludwigs jüngste Schwester mit gerade mal 1 Jahr. Aha. Und der Vater beginnt jetzt immer mehr zu trinken. Mitkommen, aufs Revier. Na, kommen Sie. Ja, lass mich los. Loslassen. Hey, was machen Sie da? Loslassen. Lassen Sie ihn los. Entschuldigung, das ist mein Vater. Er hat schon wieder auf der Straße randaliert. Und das zu dieser Uhrzeit. Ja, ich kümmere mich um ihn. Versprochen. Entschuldigung nochmals. Komm mit, Vater. Na los, komm. Johann van Beethoven ist so alkoholkrank, dass er vom Kurfürsten entlassen wird. Keine 20 Jahre alt arbeitet Ludwig von nun an Tag und Nacht. Irgendwie muss er genug Geld verdienen. Für sich selbst, seine beiden jüngeren Brüder und seinen Vater. Er spielt die Orgel, die Bratsche, das Klavier und er unterrichtet. Und hat Glück. Ach, dieser verfluchte Lauf wird mir nie gelingen. Aber Eleonore... Ich habe halt nicht so große Hände wie Sie, Ludwig. Probieren Sie es noch einmal. Niemals den Mut verlieren, Eleonore. Die verwitwete Hofrätin von Bräuning stellt Ludwig an, damit er ihrer Tochter das Klavierspielen beibringt. Eleonore ist 1 Jahr jünger als Ludwig. Bald werden beide Freunde. Und die Hofrätin hat Freude daran, den oft ungehobelten jungen Mann wie ihren Sohn zu behandeln. Auch wenn er es ihr nicht leicht macht. Hast du Ludwig gesehen, Mutter? Ich habe ihn ins Haus gegenüber zum Grafen Westphal geschickt. Er sucht einen Klavierlehrer. Da unten auf der Straße, da läuft er. Er sieht zu uns hoch. Oh, wie finster er dreinschaut. Er hat halt keine Lust zu unterrichten. Aber seine Familie braucht dringend das Geld. Nanu, was macht er jetzt? Er kehrt um. Also, das glaube ich nicht. Es tut mir leid, Madame. Aber Ludwig... Es ist mir einfach ganz und gar unmöglich, Madame. Ich will das nicht. Herrgott, ist der Junge bockig. Lieber unterhält Ludwig sich mit Eleonore über die neuen Texte, die er gerade liest. Sein Lehrer, Neefe und sein neuer Freund im Hoforchester, Franz Anton Ries, gehören dem Bund der Illuminaten an, einer Gesellschaft, die sich ganz den neuen revolutionären Ideen verschrieben hat, die gerade die Runde machen. Gerechter und freier soll die Welt werden und die Adeligen entmachtet. Freude schöner Götterfunken, deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel war. Was liest du denn da? Ach, das ist von Friedrich Schiller. An die Freude heißt das Gedicht. Ries hat es mir gegeben. Schiller? Ist das nicht der mit den Skandalstücken, in denen er die Adligen herausfordert? Ludwig! Aber Ludwig ist begeistert von dem neuen Geist der Aufklärung, wie diese neue Strömung genannt wird. Er schreibt sich an der Universität in Bonn ein und studiert neben seiner Arbeit am Hof Philosophie. Er will jetzt nicht nur ein großer Musiker, sondern auch ein besserer Mensch werden. Wohltun, wo man kann. Freiheit, über alles lieben. Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht, verleugnen. Und nach der missglückten Reise zu Mozart bekommt er 1792 eine zweite Chance, das Handwerk des Komponierens bei den Besten zu lernen. Ludwig, was ist denn los? Der Kurfürst schickt mich noch einmal nach Wien. Ich werde Unterricht bekommen, bei einem ganz Großen. Aber Mozart ist doch letztes Jahr gestorben. Nein, nicht bei Mozart, beim alten Haydn. Joseph Haydn komponiert zwar nicht so fortschrittlich und gewagt wie sein Freund Mozart, doch mit seinen 60 Jahren ist er an Europas Höfen eine lebende Legende. Auf der Durchreise durch Bonn hatte er auch einen Blick auf die ersten Kompositionen Beethovens geworfen und sich bereit erklärt, ihn als Schüler anzunehmen. Am 1. November 1792 wird in einem Wirtshaus in Bonn Abschied gefeiert. Ich werde Sie vermissen, Ludwig. Ach, ich Sie auch. Sie alle! Versammelt haben sich Ludwigs Freunde aus dem Orchester und einige Gönner vom Hof. Und damit du uns nicht vergisst, haben wir dir das hier gemacht. Ein Stammbuch? Ja. Jeder von uns hat etwas hineingeschrieben. Lieber Beethoven, durch ununterbrochenen Fleiß erhalten Sie Mozarts Geist aus Haydns Händen. Ich danke Ihnen, Graf Waldstein. Danke. Ich werde mir Mühe geben, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Auf unseren Ludwig und dass er heil wieder zurückkehrt. Auf unseren lieben Ludwig. Gute Reise. Prost. Prost. Prost. Es wird eine abenteuerliche Reise. Überall lagern Soldaten. In Frankreich tobt die Revolution. Für die Ideale, für die auch der junge Beethoven schwärmt, sind die Menschen dort auf die Barrikaden gegangen und haben den König und die Adeligen verjagt. Und jetzt drängen die französischen Soldaten auch über den Rhein. Hätte Beethoven seine Reise nur einen Tag später angesetzt, hätten ihn die feindlichen Truppen zur Umkehr gezwungen und die Musikgeschichte wäre anders verlaufen. Was Beethoven zudem nicht ahnt, wegen der politischen Wirren wird er Bonn und die meisten seiner Freunde nie wiedersehen. Hier hat man verschiedene Leute von Bedeutung eingezogen. Man sagt, es hätte eine Revolution ausbrechen sollen. Aber ich glaube, solange der Österreicher noch braunes Bier und Würstel hat, revoltiert er nicht. Die Stadt, in der Beethoven an einem kalten Novembertag eintrifft, ist eigentlich nicht besonders groß im Vergleich zu Metropolen wie London oder Paris. Nur 250.000 Menschen wohnen hier. Trotzdem ist Wien damals eine der wichtigsten Städte der Welt. Es ist die Hauptstadt des riesigen österreichisch-ungarischen Königreiches mit prächtigen Palästen, teuren Geschäften und exzellenten Kaffeehäusern. Nirgendwo sonst wohnen auf so engem Raum so viele und so reiche Fürsten und Grafen. Und weil sie nicht arbeiten müssen, gilt für sie der Grundsatz, Vergnügen ist Pflicht. Was gibt es? Durchlaucht. Der Musiker aus Bonn ist da. Ah, ja. Er soll eintreten. Durchlaucht. Ludwig van Beethoven. Jeder versucht hier, den anderen zu übertrumpfen. Und ein gutes Mittel dazu sind Musiker, die ein Adliger ganz für sich allein hat und die nur bei ihm zu hören sind. Mein Freund, der Graf Waldstein in Bonn, hat mir schon viel von Ihnen erzählt und wie eindrucksvoll Sie am Klavier fantasieren, mein lieber Beethoven. Im riesigen Palais des Fürsten Lichnowsky darf Beethoven fürs Erste bei den Dienern wohnen. und schon sehr bald erkennt der Fürst, was für einen guten Fang er hier gemacht hat. Der Fürst hat seine Freunde zu sich geladen, um einem Wettstreit beizuwohnen. Das ist damals durchaus üblich. Wie in einer Castingshow soll sich Beethoven auf dem Klavier mit einem berühmten anderen Pianisten battlen. Beide sollen über dieselbe Melodie improvisieren. Und wie schon in seiner Jugend ist Beethoven nicht nur brillant, sondern auch frech. Nachdem sein Gegner fertig ist, nimmt er das Notenblatt mit der Melodie, dreht es auf den Kopf, albert herum und tut so, als sei er der andere Pianist. Nur um dann vollkommen losgelöst die Tasten zu bearbeiten. Oh, fantastisch. Unglaublich. Diesem jungen Menschen steckt der Saat. Habe noch nie so jemanden spielen gehört. Formidabel. Er fantasiert, wie ich selbst Mozart nie fantasieren gehört habe. Bravo! Bravo! Fürst Lichnowsky kann sich gratulieren. Wie heutzutage ein Popstar wird Beethoven zum Stadtgespräch. Und der Fürst lässt ihn jetzt sogar nicht mehr bei den Bediensteten, sondern ganz nah bei sich auf seinem Stockwerk wohnen. Aber Beethoven ist unzufrieden. Er ist nicht nach Wien gekommen, um wie ein Clown bestaunt zu werden. Jetzt bin ich 25 Jahre alt. Dieses Jahr muss ich ein richtiger Mann werden. Nichts darf unterbleiben. Und das heißt vor allem, endlich ein richtiger Komponist sein. Doch der wöchentliche Unterricht beim berühmten Joseph Haydn, auf den er so viel Hoffnungen setzte, ist eine Enttäuschung. Und dann bitte ich Sie, mein Lieber, um weitere Hausaufgaben im Kontrapunkt. Schon wieder? Verzeihen Sie, verehrter Meister, aber ich bezweifle den Wert dieser Übung. Das ist doch langweilig. Hier die eine Stimme, dazu kommt dann die Gegenstimme und dann noch eine... Aber das sind nun mal die Grundlagen der Musik, Beethoven. Jeder Komponist, der vor Ihnen kam, hat die beherrscht. Ja, aber ich will gar nicht wie alle anderen vor mir komponieren. Haben Sie denn schon einen Blick auf das Klaviertrio geworfen, das ich Ihnen kürzlich zeigte? Tja, das Klaviertrio, recht interessant, zweifelsohne. Aber nun ja, ich würde Ihnen nicht raten, es zu veröffentlichen. Was? Warum denn? Es ist... zu ungewöhnlich. Die Leute werden verstört sein, wenn sie es hören. Und Sie sind doch noch so jung, Beethoven. Sie wollen doch sicher aufgeführt werden, nicht? Doch der große Haydn irrt sich. Heimlich nimmt Beethoven noch Unterricht bei anderen Lehrern und veröffentlicht seine Klaviertrios doch. Sie werden für damalige Verhältnisse ein großer Erfolg. Bald haben sich die Noten über 250 Mal verkauft. Und Beethoven spürt Rückenwind. Ich lebe nur in meinen Noten. Und ist das eine kaum da, so ist das andere schon angefangen. So wie ich jetzt schreibe, mache ich oft 3, 4 Sachen zugleich. Für ihn zählt nur die Musik. Wie schon als Kind gibt er wenig auf sein Äußeres. Der Komponist Karl Czerny erinnert sich, als er Beethoven damals besuchte, Beethoven selber war in eine Jacke von dunkelhaarigem, dunkelgrauem Zeuge gekleidet, so dass er mich gleich an die Abbildung des Robinson Crusoe erinnerte, den ich damals las. Das pechschwarze Haar sträubte sich zottig. Der seit Tagen nicht rasierte Bart schwärzte sein Gesicht noch dunkler. Stattdessen stellt Beethoven höchste Ansprüche an seine neuen Kompositionen. Da ist es für ihn nur selbstverständlich, dass sie nicht mehr wie bisher bloße Show-Einlagen sind, sondern dass ihm zugehört wird. Das müssen jetzt auch die erfahren, von denen er eigentlich finanziell abhängig ist. Wissen Sie schon das neueste Gerücht, Frau Gräfin? Aber nein, erzählen Sie. Also, wenn ich die Herrschaften bitten darf, die Unterhaltung auf später zu verschieben... Das konzentrierte Zuhören wird den Genuss meines Stückes sicherlich vermehren. Was bildet der sich ein? Und wie sieht er überhaupt aus? Kann der sich nicht mal die Haare kämmen? Wir sind hier, um uns zu amüsieren. Also, mein Teuerster, was wollten Sie mir erzählen? Ah, ja, richtig. Also, neulich in Prag. Nein! Nein! Für solche Schweine spiele ich nicht! Wie hat er uns gerade... Sehen Sie, er geht! Was glaubt denn der, wer... Welch ein Abgang. Für wahrscheinlich jeden anderen Musiker und Komponisten wäre das der letzte Auftritt vor dem Adel gewesen. Nicht für Beethoven. Aber auch welch ein Verhalten der vornehmen Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerade bei Beethoven lohnt es sich, genau zuzuhören, meint auch Sophie Pacini. Beethoven ist für mich ein ganz besonderer Komponist, weil er es schafft, dass er mit ganz wenigen Noten ganz viel ausdrückt. Sophie schließt die Augen und beginnt, den letzten Satz der Waldstein-Sonate zu spielen. Man merkt, es sind einfach ganz, ganz, ganz einfach. Die Melodie ist wie so ein Kinderlied, aber es klingt einfach plötzlich wie so eine eigene Welt. Damals war das ja üblich, dass man in gewissen Formen komponiert hat. Also da war vorgegeben, wenn man eine Sonate, also ein Stück, was aus drei Sätzen besteht, komponiert, dann muss man das nach einer gewissen Vorgabe machen. Also der erste Satz ist schnell, der zweite Satz ist langsam und der dritte ist wieder schnell. Und Beethoven hat das einfach umgedreht. Er hat dann gesagt, nö, ich mache den ersten Satz langsam, den zweiten mache ich schnell und den dritten, den beginne ich langsam und mache ihn dann schnell. Also er hat einfach aufgehört, nach Vorschriften sich zu benehmen. Und ich finde es ganz wichtig auch für einen Menschen, der jetzt vielleicht gar nichts mit Musik zu tun hat, aber einfach diese Idee von Beethoven zu sagen, mach es doch nicht immer, wie man dir sagt, sondern spür in dir selber, was richtig ist. Erstaunlicherweise vergibt der Adel Beethoven seine Ausbrüche. Nicht nur wegen seiner Kompositionen, die viele so tief berühren wie noch keine andere Musik zuvor. Auch sein Ruf als wildes Genie sorgt mehr für Bewunderung als Ablehnung, wie bei einem Rockstar, dessen Skandale am Ende gut fürs Image sind. Für Beethoven selbst ist die Situation da schon schwieriger. Eigentlich ist er zutiefst überzeugt von den Idealen der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich will nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch besser, vollkommener werden. Aber ohne die Unterstützung der Wiener Adeligen kann er nicht überleben. Nicht einmal der freche Mozart hat das geschafft. Doch Beethoven hat einen Plan, wie er zumindest ein bisschen unabhängiger werden könnte. Heute, Mittwoch, den 2. April 1800, wird im Kaiserlich-Königlichen Hoftheater Herr Ludwig van Beethoven die Ehre haben, eine große musikalische Akademie zu seinem Vorteile zu geben. Konzertsäle wie heute gab es damals noch nicht. Auch kein Booking- oder Tourmanager. Wenn ein Komponist ein Konzert für ein nicht adliges Publikum geben wollte, tat er das auf eigenes Risiko. Er musste die Werbung, den Saal und die Musiker selbst bezahlen. Beethoven hat sich etwas Besonderes für diese sogenannte Akademie ausgedacht. Zum ersten Mal wird von ihm ein längeres Stück für Orchester zu hören sein. Seine erste Sinfonie. Und so wie bisher seine Klavierstücke, hat auch sie großen Erfolg. Zuhörer und Presse sind beeindruckt. Wahrscheinlich die interessanteste Akademie seit langer Zeit. Eine Sinfonie, worin sehr viel Kunst, Neuheit und Reichtum an Ideen war. Bald wird die Sinfonie in vielen Städten nachgespielt. Die Noten seiner Stücke verkaufen sich gut. und Beethoven tritt in den Palais der Adeligen als Pianist auf. Eigentlich kann er mehr als zufrieden sein. In kürzester Zeit hat er mehr erreicht als die meisten Komponisten vor ihm. Meine Kompositionen tragen mir viel ein. Und ich kann sagen, dass ich mehr Bestellungen habe, als fast möglich ist, dass ich befriedigen kann. Auch habe ich auf jede Sache 6, 7 Verleger. Und noch mehr, wenn ich es mir angelegen sein lassen will. Ich fordere und man zahlt. Eigentlich stände einer großen Musikkarriere nichts im Wege. Wenn da nicht etwas wäre, was Beethoven zutiefst beunruhigen würde. Sommer 1802 im Wiener Wald. Beethoven liebt es zu wandern. Oft kommen ihm hier die besten Einfälle für Melodien. Aber an diesem Tag ist irgendetwas anders. Es saust schon seit dem Morgen unerträglich in seinem linken Ohr. Und es wird noch schlimmer. Ach, das ist ja kaum zum Aushalten. Er kommt an einer Weide vorbei, auf der Schafe grasen. An der Seite steht ein Schäfer mit einer Flöte. Beethoven kommt näher, noch näher, aber er hört nichts. Weder die Schafe noch den Hirten. Dabei sieht er doch, wie dieser mit vollen Wangen hereinbläst und die Finger darüber gleiten lässt. Beethoven hatte schon länger Probleme mit seinen Ohren. Entweder er hörte schlecht oder nach besonders lauten Geräuschen einen hohen Pfeifton. Aber bisher wurde es stets nach ein paar Tagen wieder besser. Dieses Mal jedoch tritt keine Veränderung ein. Beethoven besucht einen Arzt nach dem anderen. Probieren Sie es mit Mandeln und Bädern. Lauwarmes Wasser aus der Donau. Die Medizin war damals in keiner Weise mit unserer heutigen vergleichbar. Von Woche zu Woche wird Beethoven verzweifelter. Bei Konzerten hört er nur mehr schlecht, was er spielt. Wenn viele Leute danach bei den Empfängen durcheinander sprechen, versteht er nicht, was er gefragt wird und versucht es durch ruppiges Verhalten zu überspielen. Was für ein ungehobelter Kauz, dieser Beethoven. Doch ein Pianist und Komponist, der schlecht hört? Noch weiß niemand davon. Aber wenn das bemerkt wird, wie soll es dann für ihn weitergehen? So verzweifelt ist Beethoven, dass er überlegt, sich umzubringen. Im Herbst 1802 zieht er sich nach Heiligenstadt zurück, ein kleines Dorf bei Wien. Mit nur 36 Jahren schreibt er sein Testament. Oh, ihr Menschen, wie ihr mich für feindselig und störrisch haltet. Wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache. Und doch war es mir noch nicht möglich zu sagen. Sprecht lauter. Schreit! Denn ich bin taub. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Beethoven gibt nicht auf. Ja, mehr noch. Die Krankheit ist für ihn jetzt zusätzlicher Ansporn, nicht mehr als Pianist aufzutreten, was er ohnehin hasst. Stattdessen will er nur noch komponieren. Denn er weiß, auch wenn er eines Tages völlig taub sein sollte, die Melodien, die er im Inneren hört, die kann ihm niemand nehmen. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Oh, es ist so schön. Das Leben. Tausendmal Leben. Aber wie geht das? Nichts hören und trotzdem komponieren? Sophie Pacini hat selbst die Erfahrung gemacht, dass sie irgendwann, gar nicht mehr ihr Instrument brauchte, um Töne zu hören. Wenn du jetzt als Pianist sehr gut bist, dann erinnerst du dich an die Töne. Das heißt, wenn du jetzt einen Ton anspielst, ohne zu wissen oder zu sehen, welcher Ton das ist, dann weißt du, welcher Ton das ist. Das nennt man absolutes Gehör. Zum Beispiel, wenn ich mich ans Klavier setze und die Augen verbunden bekomme, dann weiß ich schon, wo ich mich orientieren muss und wo welche Töne liegen. Wenn Sophie über Beethovens Taubheit spricht, sieht sie ganz traurig aus. Aber dann hält sich ihr Gesicht wieder auf. Ich denke, er hatte einfach eine so innige Bindung zu dem Instrument, dass das Instrument irgendwie ihm was zugeflüstert hat. Also das muss man sich vorstellen wie so eine, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden ganz doll lieb hat, dann merkt man ja auch wenn man denjenigen gerade nicht sieht oder gerade nicht weiß, wo er ist, dass es ihm vielleicht gerade nicht gut geht oder dass es ihm besonders gut geht. Also man hat irgendwie so eine Verbindung, die man gar nicht beschreiben kann. Und ich denke, sowas hat Beethoven auch mit dem Klavier gehabt. Er hat es am Anfang als größte Strafe gesehen und irgendwann, glaube ich, hat er es als ein Hindernis, was offenbar nötig war, damit er noch besser wird. So hat er es für sich gesehen, damit er nicht aufgibt. Und Beethoven will noch besser werden. In der neuen Sinfonie, die Beethoven plant, seine dritte, will er noch kompromissloser sein als zuvor. Ja, ich will einen neuen Weg einschlagen. Alles bisherige taugt nichts. Sie soll nicht nur so gefühlvoll und kunstvoll sein wie keine andere Sinfonie zuvor. Er will sie auch für jenen Menschen schreiben, von dem er hofft, dass er die Welt besser machen wird. Sinfonie Bonaparte. Ja. Napoleon Bonaparte. Der neue Konsul in Paris. Schrecken des Adels und Hoffnung der einfachen Leute. In Frankreich versucht er, der nur ein Jahr älter ist als Beethoven, die Ziele der Revolution durchzusetzen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und auch im restlichen Europa will er sie verwirklichen, sogar wenn er dafür Krieg führen muss. Doch dann kommt wieder alles anders. Beethoven hat die Sinfonie bereits fertig komponiert, als ihm sein Freund Ferdinand Ries eine überraschende Nachricht bringt. Beethoven! Beethoven! Ries, hast du mich erschreckt? Du weißt doch, dass ich fast taub bin. Ja, außerdem habe ich gerade keine Zeit. Ich muss doch die Orchesterstunde für die Proben heute Abend durchgehen. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten? Napoleon? Nein, was ist denn mit Napoleon? Er hat sich selbst zum Kaiser gekrönt. Was? Aber dann geht es ihm ja gar nicht um die Ideale, von denen er... Ich fürchte, nein. Nun wird er alle Menschenrechte mit Füßen... Was machen Sie denn da? Um Himmels Willen, kommen Sie zur Besinnung. Nicht... Oh, doch! Nicht das Titelblatt Ihrer neuen Sinfonie zu reißen. Ich werde Sie nicht nach einem Lumpen nennen, der ein Tyrann wird, nur wie alle vor ihm. Aber nicht... Als dann die Sinfonie am 9. Juni 1804 uraufgeführt wird, trägt sie den neuen Titel Sinfonia Eroica, heroische Sinfonie. Fast eine Stunde lang ist es den gebannten Zuhörern so, als zöge vor ihrem inneren Auge das Leben eines Helden vorbei, von seinen Niederlagen bis zu seinem abschließenden Triumph. Wer das ist, ist bis heute ein Rätsel. Aber so glücklich Beethoven über seinen Erfolg ist, zum ersten Mal in seinem Leben gibt es etwas, das ihm fast genauso wichtig ist wie die Musik. Ja. Er ist verliebt. Und wenn Frau Gräfin geruhen, das Stück mit etwas mehr gerundeten Fingern zu wiederholen. Ah, so etwa? Nein, ich zeige es Ihnen. So. Au. Der berühmte Beethoven ist ein begehrter Klavierlehrer für adelige Töchter. Hier in einem kleinen Zimmer ohne laute Nebengeräusche kann er gerade noch so gut hören, dass es mit dem Unterricht klappt. Und auch wenn es ihm nach wie vor eigentlich keinen großen Spaß macht, mit der 9 Jahre jüngeren schönen Gräfin Josephine Brunswick versteht er sich so gut, dass er oft gerne länger bleibt. Schon häufig zuvor war Beethoven verliebt. Meist in seine Schülerinnen. Sie inspirierten ihn zu einigen seiner bekanntesten Stücke. Die berühmte Mondscheinsonate schreibt er 1801 für Gräfin Giulietta Guicciardi. Auch das Klavierstück Für Elise komponiert er für eine Angebetete. Über ihre Identität streitet man sich jedoch bis heute. Sicher ist nur, keine der jungen Frauen erhört Beethoven. Aus unterschiedlichen Gründen. Er ist von kleinem Wuchs. Und er hat Pockennarben im Gesicht. Außerdem ist er halb verrückt. Ich würde ihn schon wollen. Aber für mich als Gräfin schickt es sich nicht, mich mit einem Mann von niederem Stand zu verbinden. Noch dazu, wenn er nicht viel Geld hat. Bei Josephine Brunswick jedoch ist es anders. Beide lieben sich. Doch schließlich verheiratet Josephines Mutter ihre Tochter standesgemäß mit einem Grafen. Die Geschichte ist dennoch nicht zu Ende. Denn 1805 stirbt der Graf. Josephine hat zwar 4 Kinder von ihm, ist aber noch jung und tritt mit Beethoven wieder in Kontakt. Dieser macht sich Hoffnungen und ist so inspiriert von ihr, dass er sich an sein bisher größtes Projekt macht. Eine Oper? Jawohl, Josephine. Jeder Komponist, der etwas auf sich hält, muss eine Oper schreiben. Denken Sie an Mozarts Zauberflöte. Und wovon soll sie handeln, Ihre Oper? Von Leonore. Leonore? Ist das eine Prinzessin? Nein, eine ganz normale Frau. Und gerade das ist das Besondere. Ihr Mann, Florestan, wird zu Unrecht gefangen gehalten. Und um ihn zu befreien, verkleidet sich die mutige Leonore nun als Mann. Sie schleicht sich als Wärter im Gefängnis ein. Leonore wird Fidelio. Uiuiui. Gewagt, gewagt. Ja, und passen Sie auf, bis Sie die Musik hören. Wenn der Chor der zu Unrecht Gefangenen singt, oh, welch Lust, in freier Luft den Atem leicht zu heben. Aber denken Sie, die Zensur wird das erlauben? Naja, ich hoffe. Ich denke schon. Ich warte noch immer auf den Bescheid. Weil auch der nichtadelige Bürger die Oper besuchen darf, achtet der Staat genau darauf, was da auf der Bühne gezeigt und gesungen wird. Opern mit einer Handlung, die zu kritisch mit den Zuständen im Land ist, werden zensiert oder sogar verboten. Was? Ja, verboten. Entweder sie entfernen die gröbsten Szenen oder es ist vorbei. Aber das sind doch die besten Stücke darin. Außerdem, im November soll schon die erste Aufführung sein und fertig mit der Partitur bin ich auch noch nicht. Tja, da kann man nichts machen, Beethoven. Auch Sie stehen nicht über dem Gesetz. Aber es kommt noch schlimmer. Kurz vor der Premiere wird Wien den französischen Truppen Napoleons kampflos übergeben. Der Großteil des Adels flieht. Das Theater ist halb leer. Auf den restlichen Plätzen sitzen gelangweilte französische Soldaten, die kein Wort von dem verstehen, was da auf der Bühne passiert. Zudem sind die Musiker von der anspruchsvollen Musik hoffnungslos überfordert. Fidelio ist durchgefallen. Und auch von Josephine wird Beethoven enttäuscht. Mein Engel, mein Alles, mein Ich. Welches Leben so ohne dich? Was genau geschehen ist, bleibt bis heute ein Geheimnis. Doch wahrscheinlich traute Josephine Beethoven nicht zu, sich um ihre vier Kinder aus der ersten Ehe ausreichend kümmern zu können und vor allem genug Geld zu verdienen, um eine Familie mit mehreren Angestellten zu erhalten. Beethovens Liebesbriefe an seine unsterbliche Geliebte bleiben unbeantwortet. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Nach diesen Enttäuschungen zieht sich Beethoven noch mehr in sich zurück. Ein grimmiges Motiv geht ihm nicht aus dem Kopf. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Ja. So klopft das Schicksal an die Pforte. Es wird der berühmte Anfang seiner fünften Sinfonie. Ba, ba, ba, ba. So dramatisch, kurz und brutal wie Hammerschläge hat noch kein Stück Musik begonnen. Ba, ba, ba, ba. Aber Beethoven wäre nicht Beethoven, wenn er nicht auch diese Sinfonie als beispiellosen Triumph enden lassen würde. Ba, ba, ba, ba. An einem klirrend kalten Dezembertag wird sie in Wien uraufgeführt. Beethoven will in diesem Konzert alles zeigen, was er als Komponist kann. Also setzt er auch noch seine sechste Sinfonie aufs Programm, die er parallel zur fünften geschrieben hat. Und sein viertes Klavierkonzert und eine Chorfantasie. Ganze 4 Stunden lang harrt das spärliche Publikum im ungeheizten Saal bei sibirischer Kälte aus. Der Beifall ist mäßig. Man ist froh, wieder nach Hause ins Warme zu dürfen. Nein, ich verlasse Wien. Aber Beethoven, so nehmen Sie doch Vernunft an. Was will ich noch hier, Durchlaucht? Mit Ihrem Freund Lichnowsky habe ich gebrochen. Der hat mir zu viele Vorschriften gemacht. Und das Wiener Publikum? Ha, versteht mich einfach nicht. Man bietet mir eine gut bezahlte Stelle in Kassel an. Wussten Sie das? Pah, Kassel. Was ist denn Kassel gegen Wien? Aber bitte warten Sie. Geben Sie mir ein bisschen Zeit. Ich habe da eine Idee. Und tatsächlich. Obwohl Beethoven bekannt ist für seine fortschrittlichen Ansichten, tun sich 1809, auf die Idee von Fürst von Lobkowitz hin, 3 reiche Wiener Adelige zusammen, um ihm eine Pension, eine Art Rente auf Lebenszeit zu zahlen. Einzige Bedingung, er muss in der Stadt wohnen bleiben. Jährlich 4.000 Gulden zu zahlen. Und Beethoven, der heimliche Revolutionär, nimmt dankend an und verflucht sich dafür schon einen Monat später. Die Franzosen kommen! Nachdem Frankreich und Österreich 1805 Frieden geschlossen hatten, marschieren nun Napoleons Truppen schon wieder auf die Stadt zu. Und dieses Mal wird Wien nicht friedlich übergeben. Tagelang ist der Geschützdonner zu hören. Beethoven versteckt sich in einem Keller. Lernen die Menschen denn nie etwas? Nichts als Trommeln, Kanonen, Menschen und Elend. Um seine empfindlichen Ohren vor den lauten Erschütterungen zu schützen, zieht er sich Decken und Kissen über den Kopf. Ach, verfluchter Krieg. Alle Menschen werden Brüder? Was ist bloß daraus geworden? Was? Dezember 1813. Knapp 4 Jahre später. 4 lange Jahre, in denen in ganz Europa ein blutiger Krieg gegen Napoleon mit Millionen Toten in allen Ländern geführt wurde. Aber nun, nach den entscheidenden Schlachten von Lord Wellington im spanischen Vitoria und der Völkerschlacht bei Leipzig, sind die französischen Truppen besiegt. Und auch Beethoven ist wieder oben auf. Er feiert den Sieg über jenen Mann, den er einst so verehrte. Natürlich mit einer Komposition. Und zwar mit der ungewöhnlichsten seines Lebens. Der große Saal der Wiener Universität birst aus allen Nähten. Die Menschenmassen finden keinen Platz mehr auf den Holzbänken und in den Gängen. Viele stehen. Auch auf der Bühne drängen sich mehr als 100 Musiker. Ja, sogar draußen im Foyer befinden sich welche. Auf dem Programm steht das neueste Stück des berühmten Beethoven. Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vitoria. Es erklingt eine Musik, wie man sie noch nie gehört hat. Die Schlagzeuger ahmen auf ihren Trommeln und mit ihren Ratschen Gewehrsalven nach. Trompetensignale ertönen. Es ist, als würde hier und jetzt die Schlacht gegen Napoleon noch einmal geschlagen. Nur mit Musik. Bis am Ende triumphal die britische Nationalhymne ertönt. Als die letzten Klänge verhallen, hält es niemand mehr auf den Sitzen. Zwar hält Beethoven selbst nicht viel von dem Spektakel. Die Welt ist ein König und sie will geschmeichelt sein, soll sie sich günstig zeigen. Aber sein Plan ist aufgegangen. Die Schlachtensinfonie wird zu seinen Lebzeiten sein größter Hit. Extrem beliebt und durchaus sehr einträglich. Und als sich wenig später, 1815, in Wien die Kaiser und Könige Europas treffen, um im sogenannten Wiener Kongress Europa neu zu ordnen, ist es Beethoven, der die feierliche Musik für das offizielle Programm schreiben darf. Beim Empfang nach dem Konzert ist es kein Kaiser oder König, um den sich alle scharen. Sehr hübsch. Majestät müssen lauter sprechen. Herr Beethoven ist schwerhörig. Sondern ausgerechnet der wie immer schlecht gekleidete Beethoven. Vielleicht will er mir auch einmal so etwas Nettes schreiben. Was meint er? Doch auch wenn er die Ehrerbietung genießt. Danke, Majestät, sehr freundlich. In Wahrheit hält er nicht viel von diesen Männern in ihren prächtigen Uniformen um ihn und ihrem fragwürdigen Geschmack. Wahre Kunst ist eigensinnig und lässt sich nicht in schmeichelnde Formen zwängen. Im selben Jahr geht auch einer von Beethovens größten Wünschen in Erfüllung. Für ihn selbst, aber auch für seine Freunde, überraschend. Ein Sohn? Wie meinen Sie das, Beethoven? Also, Ries, es ist so. Streng genommen ist Karl natürlich mein Neffe, der Sohn meines armen verstorbenen Bruders. Aber ich bin nun sein Vormund und werde ihn behandeln wie mein eigenes Kind. Wie alt ist denn der Bub? Karl? 9 Jahre. Ach, Ries, wie ich mir das gewünscht habe. Ich werde ihn zu einem besseren Menschen machen. Besser als alle anderen und besser als ich einer bin. Einen wahren Gelehrten. Ach, ich weiß nicht, Beethoven. Sie haben doch gar keine Erfahrung darin, wenn ich das anmerken darf. Und was sagt denn überhaupt seine Mutter dazu? Ha, diese falsche Königin der Nacht. Beethoven will Karl aber für sich allein. Meine Schwägerin ist eine Lügnerin und Diebin. Tatsächlich ist Johanna bereits wegen kleineren Betrügereien vorbestraft. Beethoven greift zu den schärfsten Mitteln. Er prozessiert. Sie wird den herrlichen Jungen verderben. Und durch seine guten Kontakte bekommt er Recht. Beethoven schickt Karl in Wien auf eine gute Schule. Doch nach 3 Jahren, Karl ist inzwischen 12 Jahre alt, kehrt er eines Tages nicht von der Schule nach Hause zurück. Nach langem Suchen findet man ihn bei seiner Mutter. Ach, Karl, warum tust du mir das an, Bub? Nach all dem, was ich für dich getan habe. Ich bitte Sie um Verzeihung, lieber Onkel. Aber ich hab meine Mama halt so vermisst. Ich liebe sie halt, so wie sie auch, lieber Onkel. Und Beethoven begreift, dass er dem Jungen zu viel abverlangt hat. Zumindest vorläufig. In den folgenden Jahren darf Karl wieder seine Mutter sehen, geht auf eine weiterführende Schule und kümmert sich um seinen Onkel. Kein leichtes Unterfangen. Ja, bitte, was wünschen Sie? Tag. Ich habe ja meinen Besuch schon angekündigt. Also ich bin ein Verehrer des großen Meisters Beethoven und... Ja, richtig. Aber ich weiß wirklich nicht, ob jetzt ein guter Moment für einen Besuch ist. Kommen Sie doch bitte wann anders wieder. Der Meister? Ja, mein Onkel. Leider ist er ja inzwischen fast vollkommen taub. Zum Glück braucht er kein Instrument zum Komponieren. Aber wenn er dann mal spielt, steckt er sich ein Holzstück in den Mund. Ein Holzstück? Ja, und das ist dann mit einem Draht mit dem Klavier verbunden. Wenn er die Saiten anschlägt, spürt er dann die Vibrationen zwischen den Zähnen. Mein Gott, wie entsetzlich. Vorsicht. Vorsicht, die Wasserlache. Und diese Unordnung überall. Sind das da Notenblätter des Meisters auf dem Boden? Ja. Die liegen da einfach so herum? Wir haben zurzeit keine Haushälterin. Mit meinem Onkel hält es keine lange aus. Aber was für Kostbarkeiten. Wie lange schon haben wir keine neuen Kompositionen des Meisters hören dürfen? Tja, ständig kommt halt wer und will was von ihm. So wie Sie. Er kommt gar nicht mehr zum Komponieren. Außerdem war er lange krank. Ich verstehe. Dann will ich nicht länger stören. Gestatten Sie mir noch eine letzte Frage. Woran sitzt Ihr Onkel gerade? An einer neuen Sinfonie. Ach. Ja, er ist ganz besessen davon. Eine Sinfonie mit Chor. Nein, mit Chor? Aber das hat es ja noch nie gegeben. Und seit Tagen summt er so eine Melodie vor sich hin. Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Schönes gehört. Seit 10 Jahren hat Beethoven keine neue Sinfonie geschrieben. Der Kampf um Karl hatte ihn viel Kraft gekostet. Und auch die politischen Verhältnisse deprimierten ihn. Statt Frieden und Freiheit hatte der Wiener Kongress eine Rückkehr zu der Zeit vor der Revolution gebracht. Aber jetzt geht Beethoven aufs Ganze. Er will eine Sinfonie komponieren, die die finsteren Zeiten beschreibt, in denen er lebt. Und die die Menschen daran erinnert, worum es eigentlich geht. Mit jenem Gedicht aus seiner Jugend, das damals für all seine Hoffnungen stand, Schillers Ode an die Freude. Aber Herr von Beethoven, ich habe Ihrem Onkel schon mehrfach gesagt, er soll die Musik einfacher machen. So schwierig ist das zu singen. Was er verlangt, ist übermenschlich. Ich ruiniere mir ja meine Stimme. Ich weiß, Frau Sonntag. Der Tenor und der Bass haben auch schon gekündigt. Aber ich kann da nichts machen. Mein Onkel weigert sich halt, irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Er sagt, es sei sein Vermächtnis an die Menschheit. Es ist der 7. Mai 1824. Alle 2400 Plätze des Kärntner Tortheaters sind gefüllt. In den Tagen zuvor war in Wien die neue Sinfonie Beethovens das Stadtgespräch. Nicht nur wegen des gewaltigen Chors und den 4 Sängern, die am Schluss auftreten sollten. Das Ankündigungsplakat versprach, dass Beethoven selbst dirigieren würde. Doch wie sollte er das tun, wenn er vollkommen taub ist? Die Spannung im Saal vor dem Beginn ist fast unerträglich. Psst, es geht los. Schauen Sie, Fürst, da ist er. Krank sieht er aus. Man sagt, die Arbeit an der Sinfonie hat ihm alles abverlangt. Nanu, jetzt kommt ja noch jemand und stellt sich neben Beethoven. Das ist Umlauf, der Dirigent. Zwei Dirigenten? Ja. Was für seltsame Klänge. Und was macht denn der arme Beethoven da? Schauen Sie, wie er die Fäuste ballt und mit den Armen rudert. Wie er versucht, die Musiker anzufeuern. Hoffentlich schauen Sie nur auf Umlauf. Mein Gott, wie ein Wahnsinniger. Die Adeligen machen sich umsonst Sorgen. Auch alle, die glaubten, ein tauber Komponist könne nicht mehr komponieren, wurden Lügen gestraft. Über 170 Jahre später hört die künftige Pianistin Sophie Pacini als kleines Kind zum ersten Mal Beethovens Neunte. Ein Konzert, das sie bis heute nicht vergessen hat. Und das ist der vierte Satz, da spielt das Orchester ganz wild und ganz laut und lang und alles total temperamentvoll und feurig. Und plötzlich ist eine ganz lange Pause. Und da ist nichts. Und du merkst, es ist eine unglaubliche Spannung im Saal. Und dann siehst du, wie sich ganz viele Menschen erheben. Und die sind alle gleich gekleidet, alle schwarz. Und auf einmal erheben sich ganz viele Leute. Und du bleibst ja sitzen, aber es bewegt sich was im Saal. Und wie so eine richtige Mannschaft an, ja, wie an, ich würde fast sagen, wie solche, wie gute Geister, die sich erheben. Und plötzlich fangen die an zu singen. Und das Orchester spielt zusammen mit diesem Chor. Und das ist so ein Moment, wo du das Gefühl hast, du willst jetzt selber mitsingen. Also, als ob das Herz ein Salto macht. Und ich weiß noch, dass ich nach dieser Symphonie hatte ich das Gefühl, dass ich meinen Nachbarn umarmen will. Den kannte ich gar nicht, aber ich wollte den umarmen. Und was ich gespürt habe, ist, es gab kein böses Wort nach dem Konzert unter dem Publikum. Also jeder war unglaublich freundlich. Jeder hat die Tür dem anderen aufgehalten, in den Mantel geholfen, Menschen, die man gar nicht kennt. Also es war wirklich so ein Gefühl von, für einen Moment sind wir alle Freunde und helfen uns. Was am 7. Mai 1824 erklang, war Musik, die die Menschen ergriff wie nichts zuvor. Und als der Schlusschor Beethovens Botschaft an die Welt gesungen hatte, hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Ein unbeschreiblicher Jubel brach los. Was für eine Stimmung! Ich könnte die ganze Welt umarmen. Schauen Sie nur! Der arme Teufel hört uns nicht. Er steht immer noch mit dem Rücken zu uns da und weiß nicht, was passiert ist. Jetzt tritt Frau Sonntag zu ihm. Sie dreht ihn zu uns. Bravo! Bravo! Hoch! Beethoven, hoch! Bravissimo! Beethoven! Beethoven! Beethoven! Alle rufen und brüllen Beethovens Namen vor Begeisterung. Als sie merken, dass er sie nicht hören kann, holen sie weiße Taschentücher hervor und schwenken ihre Hüte. Es muss ein unbeschreibliches Gefühl für ihn gewesen sein. Und trotzdem wartet an diesem Abend eine bittere Enttäuschung auf Beethoven. Weil er das Konzert wieder auf eigenes Risiko veranstaltet, bleibt ihm am Ende kaum Gewinn. Und er wittert Betrug. Wofür er den armen Karl verantwortlich macht, obwohl den gar keine Schuld trifft. Das Verhältnis zwischen Onkel und Neffe verschlechtert sich in den folgenden Monaten dramatisch. Lieber Junge, Für heute wünsche ich nur noch, dass ein gewisser Karl auch ganz meiner Liebe, meiner so großen Sorge für ihn wert sei und alles dieses zu würdigen wissen werde. Obwohl Karl schon 19 Jahre alt ist, lässt Beethoven ihm hinterher spionieren. Er will verhindern, dass er unter schlechten Einfluss gerät. Musst du wirklich so viel Billard spielen? Aber, Onkel... Und brauchst du wirklich ein neues Beinkleid? Du gibst zu viel Geld aus. Ich bin doch kein Kind mehr, Onkel. Ach, lass mein armes Herz doch nicht immer so bluten. Im Sommer 1826 kommt es zur Katastrophe. Karl hält den Druck seines Onkels nicht mehr aus. Er schickt Beethoven eine bittere Nachricht. Ich bin schlecht geworden, weil du mich besser haben wolltest. Und versucht sich anschließend auf einer Burgruine in der Nähe Wiens zu erschießen. Karl überlebt. Aber weil er dem Gerede in der Stadt entfliehen will, meldet er sich freiwillig als Soldat. Beethoven, der sein Leben lang in seiner Musik für den Frieden kämpfte, ist am Boden zerstört. Obwohl er erst 56 Jahre alt ist, spürt Beethoven, dass er mit seinen Kräften am Ende ist. Seit Jahren ist er nicht nur taub, sondern leidet an starken Unterleibsbeschwerden. Jetzt kommt auch noch ein Augenleiden hinzu. Er sieht fast nichts mehr. Wegen der Schmerzen trinkt er viel zu viel Alkohol. Wie sein Vater damals. Er komponiert jetzt nur noch Streichquartette. Ich schreibe Noten, die mir aus meinen Nöten helfen. Wie in einem Tagebuch legt er in diese Musik all seine Gefühle, seinen Schmerz, seine Träume, aber auch die Erinnerungen an die schönen Momente in seinem Leben. So modern und ungewöhnlich klingen diese Kompositionen Beethovens damals, dass sie erst sehr viel später richtig verstanden werden. Es ist der Nachmittag des 26. März 1827. Beethoven liegt in seinem Bett. Schon seit Tagen ist er ohne Bewusstsein. Seine Freunde und Verehrer haben bereits von ihm Abschied genommen. Jetzt sitzen nur mehr ein befreundeter Komponist und die Haushälterin bei ihm. Etwas Seltsames ist geschehen. Vor ein paar Minuten haben mitten am Tag schwarze Gewitterwolken den Himmel verdunkelt. Es hagelt und schneit. Blitze zucken. Ah, sehen Sie! Er kommt wieder zu sich. Was macht er denn da? Beethoven reißt auf einmal die Augen auf. Heilige Maria, Mutter Gott! Er hebt die Hand, ballt sie zur Faust und reckt sie ein letztes Mal gen Himmel. Dann sinkt er zurück. Drei Tage später. Ganz Wien ist auf den Beinen. Aus allen Gassen strömen die Menschenmassen. Schon mehr als 20.000 sind es. Still reihen sie sich in den Zug, der Richtung Friedhof zieht. Der berühmte Dichter Franz Grillparzer hat eine bewegende Grabrede geschrieben. Ihr aber könnt künftigen Generationen sagen, wir waren dabei, als sie ihn begruben. Und als er starb, haben wir geweint. Weil sie nicht das Glück gehabt hat, damals dabei gewesen zu sein, hat sich Sophie Pacini schon oft vorgestellt, wie es wäre, Beethoven zu begegnen. Ich würde ihn am liebsten umarmen. Und ich glaube, ich hätte total Angst davor, ihn zu umarmen, weil er für mich so besonders ist, dass ich wahrscheinlich erstmal kein Wort rausbringen würde. Ich würde ihm als allererstes Danke sagen. Und zwar würde ich ihm das nicht sagen, sondern, glaube ich, ins Ohr flüstern. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas Zärtliches sein soll. Also es wäre ein ganz inniger Moment mit ihm. Aber auch heute noch, in unserer Gegenwart, kann Sophie Beethoven spüren. Beethoven taugt für mich als eines der wichtigsten Vorbilder, weil er eben seinen eigenen Weg gegangen ist. Also wenn man mal in einer schwierigen Phase ist, wo man nicht weiß, wie mache ich es denn jetzt, dann ist für mich eine ganz klare Medizin, Beethoven anzuhören. Denn bei ihm ist die Botschaft sehr klar, unmissverständlich und es gibt keinen Kompromiss. Und das ist ganz, ganz wichtig für das Leben, keinen Kompromiss zu machen für Dinge, die einem wichtig sind. Heute ist Beethoven mehr als nur ein Komponist. Er ist ein Symbol dafür, niemals aufzugeben. Wo immer Menschen für mehr Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen, in Deutschland, in Südamerika, sogar in China und Japan, singen sie seine 9. Sinfonie. Und die handgeschriebene Partitur liegt heute in einem atombombensicheren Bunker in Berlin. Sie gehört zu den größten Schätzen der Menschheit. Denn Beethovens Musik erinnert uns daran, dass es eine bessere Welt geben kann. Solange diese Musik gespielt wird, gibt es Hoffnung. Von Herzen. Möge es wieder zu Herzen gehen. Auf Wiederhören bei Audible.